Petrosino konnte inzwischen einzelne Banden daran unterscheiden, wie sie mordeten. Eine hinterließ blaue Schärpen auf den Leichen ihrer Opfer. Eine verpasste ihren Opfern immer exakt 13 Messerstiche, eine andere 21. Eine weitere hinterließ stets dasselbe Muster aus Wunden auf dem Torso der Toten. Häufig wurden auch Angehörige der Opfer entführt, was das Italian Squad ausgesprochen ernst nahm. Man nannte diese Praxis Sequestrazione, also Sequestration, ein juristischer Begriff dafür, ein bewegliches Gut bis zur Begleichung einer Schuld zu beschlagnahmen. Eine weitere gängige Methode war die Totenwache, die der Bund über Leute verhängte, die er beseitigen wollte. Der starr geregelte Ablauf dieses Rituals erlaubte dem Squad manchmal vorauszuahnen, was der Bund als nächstes tun würde. Hinzu kamen Symbole, die urbanen Hieroglyphen glichen. Der Fregio, ein Schnitt quer über das Gesicht, markierte einen Spitzel. Eine Leiche ohne Ohren bedeutete, dass der Betreffende etwas gehört hatte, was er nicht hätte hören sollen. Opfer ohne Zunge hatten mit der Polizei geredet. Und wenn die Nase fehlte? Wie Petrosino herausfand, ging es dabei um etwas namens Troppa Birca. Also um jemanden, der seine Nase in Dinge gesteckt hatte, die ihn nichts angingen. Troppa bedeutet zu viel. Birca ist womöglich sizilianischer Slang. Die Bedeutung ist unklar. Eine Bande aus Manhattan schlitzte einem Opfer das Gesicht vom Mund zum Ohr mit einem Ballierungshaken auf, einem scharfen Werkzeug, das man beim Heumachen verwendet. Als ein Detective des Italian Squad den Schlitzer schnappte und das Opfer zur Anklage bewegen wollte, zeigte der Mann auf die sichelförmige Narbe auf seiner Wange. »Diesmal haben die hier geschnitten«, erklärte er. »Wenn ich tue, was Sie sagen, schneiden Sie hier.« Der Mann strich sich mit dem Finger über die Kehle. Anklage erhob er nicht.